Hier kommt die Wahrheit, die ganze Wahrheit über die sieben Zwerge. Die sieben ist als Zahl genial. Glaubt ihr wirklich noch an das verdammte Märchen? Von den kleinen Härchen, bunt wie Gummibärchen? Die im Walde wohnen, schon 100 Jahr Millionen. Und mit Zipfelmützen die Frisuren schützen. Ihre vollen Bärte sind doch voll die Härte. Jo, die altbewährte Zwergen voll Vermummung. Grenzt an Volksverdummung der Gebrüder Grimm. Echt schlimm. Dieser Unfug steht in allzu vielen dicken Bänden. Doch wo die Legenden enden, muss man Klartext senden. Nur noch nackte Fakten kommen in die Akten. Und die harten Daten, die uns hier erwarten, werden für die zarten intellektuellen Köpfchen der Nation wissenschaftlich eine Sensation. Und für die Brüder Grimm? Echt schlimm. Schlimm sind auch die alten Vorurteile, die seit langer Weile in nur einer Teile das zusammenfassen, was die Zwerge hassen und nicht auf sich sitzen lassen. Zwerge heißt es, die sind klein und niedlich, fromm und friedlich, urgemütlich. Dabei sind sie, weiß ich, groß und kräftig, dreist und deftig, manchmal heftig. Zwerge, die sind Kess und Chesser, krass und krasser, Bass und besser, immer besser. Hip und Hipper, Hop und Hopper, Hop und Hopper, Top und Hopper. Total locker. Und deswegen kann es auch ein Zwergenleben eben niemand mehr als sieben geben. Bumbos, Sunny, Claudi, Chaco, Cookie, Booby, Speedy. Die sieben ist als Zahl genial. Alles, was wir über Zwerge wissen müssen, aber nicht zu fragen wagen, kann uns keine alte Sage sagen. Da muss man die Zwerge selber fragen und die äußern gleiche Unbehagen, denn sie haben allen Grund zu klagen, was die Märchenonkels da zusammentragen, kann einem wirklich auf den Magen schlagen. Die Gebrüder Grimm? Echt schlimm. Sag ich doch. Jetzt sind wir gleich fertig. Und jetzt ist Schluss.